Heuchler und Dämonen, die Giftmischer Deutschlands, die immer noch thronen. Sie selber sind längst schon bestellt für das Volk, das sie gewählt. Sie nutzen die Macht mit Justitia im Bunde zum Morden der Wahrheit in jeder Stunde. Patrioten stellt man an die Wand, weil sie die Lüge erkannt. Es war gestorben, doch nicht die Methode. Der Tod über Deutschland, gesandt von den Toten. Und allen schütze das Land vor sein Feindschaft. Sie vertuschen die Fehler mit großen Skandalen. Wer ist eh oder Kampf und Punkte für Wahlen und der Sünde für die Schweinereien sollen wir dann sein. Seh unseren Kanzler mit stets guten Mienen. Er steckt alles ein, was Deutsche verdienen. Unser Geld gibt man dann aus als Sühne für den Holocaust. Die Geist war gestorben, doch nicht die Methoden. Der Tod über Deutschland, gesandt von den Toten. Drum bellen, schützet das Land, bevor es in falscher Hand. Weltverschwörung ist im vollen Gange, drum folgt nicht den Weisen und nicht ihren Wahn. Hört ihr es nicht, wie es draußen raus, das ist Deutschlands Holocaust. Für sie reicht das Leiden nicht mal mehr zum Trosten. Trümmer steht in Vertreibung aus Ostpreußen Schoß. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand im eigenen Land. Es war gestorben, doch nicht die Methoden. Der Tod über Deutschland, gesandt von den Toten. Von Rebellen schütze das Land, bevor es im falschen Land. Das Volk hat gelitten, gezahlt und geblutet. Nie hat man den Last anderen Völkern zugemutet. Deutschland trägt von Generation zu Generation den blutigen Lohn. Knechtet, ich seh schon das Licht der Vergeltung, das Heilung verspricht. Sie kennen für nichts einer Reu und rufen Deutschland aufs Neu. Mein Gast war gestorben, doch nicht die Methode. Der Tod über Deutschland, gesamt von den Toten. Der Rebellen schütze das Land, bevor es in falscher Hand.